Zehntens. Wie gewann Stalin die Völker der Sowjetunion für den Bolschewismus? A. Indem er den Menschen der Sowjetunion durch eine verlogene Propaganda eine herrliche Zukunft ausmalte. B. Indem er durch rigorose Erziehungsmethoden den bolschewistischen Menschentyp schuf. Zu A. Stalin verstand es, im Laufe von 20 Jahren die Völker der Sowjetunion für den bolschewistischen Sturmlauf gegen Europa und die Welt reif zu machen. Er schloss die Sowjetunion zunächst hermetisch von der übrigen Welt ab. Kein Bolschewist durfte von dem wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg Deutschlands etwas erfahren. Mit Geschick verbarg er seine geheimen Ziele. Er wusste den Blick des Bolschewisten von der grauenvollen sowjetischen Gegenwart in eine von der Propaganda mit schönsten Farben ausgemalte Zukunft zu richten. Stalin weckte in den Bolschewisten den Glauben an ein Paradies der Arbeiter, das zuerst in der Sowjetunion zur Verwirklichung kommen und später von den bolschewistischen Kämpfern in alle Welt hinausgetragen werden sollte. Für solche Gedanken war der russische Mensch sehr zugänglich. Hatten doch Dichter wie Tolstoi und Dostojewski schon die russische Weltmission gepriesen und die Erlösung Europas durch das russische Weltvolk. Mit unglaublicher Verlogenheit berief sich der Bolschewismus auf eine ähnliche Art von Messianismus, und das ist gewiss nicht der letzte Grund, weshalb sich die Bolschewisten an der Front für Stalin und die bolschewistische Idee heute opfern. Geschickt hat der Bolschewismus die Sehnsüchte der Völker der Sowjetunion aufzustacheln gewusst. Bolschewismus, so hieß es, sei die Garantie echten Sozialismus, sei die Befreiung der unterdrückten Völker und Klassen, sei die Schaffung eines Paradieses der Arbeiter, sei Freiheit und Menschenrecht. Mit diesen Thesen wurden beim russischen Menschen etwas angesprochen, was in der Gemeinschaft der orthodoxen Kirche längst vorgebildet war, nämlich der Gedanke der slawophilen Idee, die Welt erlösen zu müssen. Kein Wunder, wenn diese betörenden Parolen bei vielen Bewohnern der Sowjetunion ihre Wirkung hatten. Wenn viele dem Bolschewismus huldigten und ihm über die Trümmer einer Welt in die vielgepriesene Zukunft folgen wollten. Zu B. Der Bolschewismus musste von einer möglichst breiten bolschewistischen Intelligenzschicht getragen werden, nachdem man die nordische Führungsschicht in brutalster Weise beseitigt hatte. In der Erschaffung dieser Schicht sah der Bolschewismus eine große Aufgabe, denn ohne sie konnte er sein Programm nicht in Angriff nehmen. Die Bolschewisten gründeten zahlreiche Schulen, von der Universität abwärts bis zur Volksschule. Juden und bewährte Bolschewisten waren die Leiter bzw. Erzieher an diesen Schulen. Die Schulen der Sowjetunion, ganz gleich welcher Art sie waren, wurden allesamt unter eine Idee gestellt. Sie dienten als Organ für die Bolschewisierung der Bevölkerung und als Mittel, den Bolschewismus bis zur äußersten Konsequenz zu verwirklichen. Ohne Kommunismus brauchen wir keine Bildung. Das ist die unverhohlene Tendenz der bolschewistischen Erziehung. Bildung und Wissen treten also in ein ganz neues Licht. Sie werden nicht als absolute Werte anerkannt, sondern ihnen wird nur die Bedeutung beigemessen, die sie als Mittel für die Verbreitung bolschewistischer Ideen haben. Das Wissen an sich ist unwichtig. Es kommt darauf an, dem Bolschewismus ganz und gar ergeben zu sein. An den Universitäten wurde ein besonderer Lehrstuhl für Marxismus gegründet. Jeder Studierende, was er auch studieren mochte, musste an dem Kursus Leninismus teilnehmen. 180 Vorlesungen und 80 Seminarstunden, in denen man sich ausschließlich mit Marxismus beschäftigte, leiteten jedes Universitätsstudium ein. Man studierte also erst semesterlang Bolschewismus, dann erst Jura, Medizin oder ein anderes Fach. Das muss uns zu denken geben, wenn wir die Rätsel lösen wollen, die uns der Bolschewismus aufgibt. Die Unterweisung im Bolschewismus ist der Ersatz für jede geisteswissenschaftliche Betätigung. Keinem ist die Aufgabe gestellt, die Wahrheit und den Sinn des Lebens zu erforschen. Im gelobten Land der Sowjetunion gibt man vor, die letzte und höchste Erkenntnis der Menschheit im Bolschewismus gefunden und aufgedeckt zu haben. Mit dieser Wahrheit will die Sowjetunion die Welt beglücken, eine Welt aber, die sich törichterweise gegen die Zielsetzung des Bolschewismus auflehnt, muss man zu ihrem Glück zwingen oder vernichten. Das sind die Gedanken, die das Hirn des sowjetischen Menschen formten. Das Volk versprach sich von dem Bildungs- und Erziehungssystem der Bolschewisten große Vorteile. Denn der Bolschewismus ging genau den umgekehrten Weg wie die zaristische Regierung, die in der Bildung eine Gefahr für den Staat sah. Mit ganzer Seele stürzte sich die Jugend auf die Wissenschaft. Geschickt wusste der Bolschewismus, die Impulse der Jugend aufzufangen und zu steuern. Auf die Dauer befriedigte die bolschewistische Idee allein nicht. Der Wunsch nach neuen Ideen und unparteiischem Schrifttum wurde wach. Die bolschewistischen Machthaber ließen den Studierenden jedoch keine Gelegenheit zu freier wissenschaftlicher Forschung, sondern fütterten die Stürmer und Dränger nach wie vor mit bolschewistisch-politischer Wissenschaft. Die Lehrbücher aller Schulen begannen mit der Verherrlichung des Sowjetregimes und mit hasserfüllter Bespeiung alles Früheren und Ausländischen. Die wissenschaftlichen Werke wurden umgearbeitet, besser gesagt umgefälscht. Einer besonders grausamen Bearbeitung mussten sich Fächer wie Geschichte und Literatur unterziehen. Wie ein roter Faden durchdrang die kommunistische Tendenz die ganze Wissenschaft. Man kann in der Sowjetunion lesen, was man will, man stößt immer und überall auf bolschewistisches Gedankengut. Es liegt in der Natur der Sache, wenn der sowjetische Mensch nach und nach den Wunsch nach anderer geistiger Nahrung hegte und den Bolschewismus zu Konzessionen zwang. Erst sträubte sich der Bolschewismus, dann gab er nach. Es erschienen Werke der Weltliteratur, aber natürlich in Sowjetausgaben, die alle auf den Bolschewismus abgestellt sind. Kommentare stellen mit Fleiß den Gedanken heraus, dass alle Schriftsteller Vorkämpfer für den Bolschewismus waren. Sie alle schreiben von Bauern und Arbeitern, die nach dem Bolschewismus geradezu schreien, um von der erdrückenden Knechtschaft der Grundherren und Kapitalisten befreit zu werden. Die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit von den Griechen an erscheint in der bolschewistischen Literatur als eine Entwicklung des Marxismus, der in Russland endlich Verwirklichung gefunden hat und sich von dort aus zum Wohle der Menschheit ausbreiten muss. Marx, Lenin, Stalin sind die großen Männer am Ende dieser Entwicklung, die die Befreiung aller Völker durch den Bolschewismus zu ihrer großen Lebensaufgabe gemacht haben.